nach dem gleichnamigen Roman von Leo Mallet. Regie Bernd Lau. Mein Wagen war in der Inspektion. Also nahm ich die Metro ins 13. Arrondissement. Hätte mir auch ein Taxi leisten können, aber bis Weihnachten waren es noch 1,5 Monate. Außerdem nieselte es hundsgemein. Und dann lösen sie in Paris die Taxis bekanntlich in Luft auf. Laufen einfach ein, sobald sie vom ersten Tropfen nass werden. Ich nahm also die Metro, setzte mich ins erste Klasseabteil der Linie Église de Pantin, Place d'Italie und las noch einmal diesen mysteriösen, nach billigem Parfum riechenden Brief. Lieber Genosse, ich wende mich an dich, auch wenn du Flick geworden bist. Aber du bist anders als die anderen Flicks. Und außerdem kenne ich dich von klein auf. Ein Scheißkerl hat eine Schweinerei vor. Komm zu mir ins Hôpital de la Salpêtrière. Dann erkläre ich dir, wie du ein paar Freunden helfen kannst. In brüderlicher Verbundenheit. Abel Benoit. Keine Ahnung, wer Abel Benoit war. Keine Erinnerung an das Parfum. Wahrscheinlich wollte mich einer im November in den April schicken. Plötzlich hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Hinter der Trennscheibe zur 2. Klasse stand ein Mädchen. Sie sah aus, als pflücke sie 1000 Kilometer weiter weg, vergiss man nicht. Als unsere Blicke sich trafen, sah sie mir direkt in die Augen und blinzelte mir kaum merklich zu. Ein aufregendes Mädchen, Anfang 20, tolle Figur, blau-schwarz schimmernde Haare. Eine Zigeunerin wohl. An der Station Gare d'Austerlitz stieg ich aus. Sie auch. Sie sind Nestor Beaumar, stimmt's? Ja. Und Sie? Gehen Sie nicht hin. Es ist umsonst. Wohin soll ich nicht gehen? Da, wo Sie hingehen. Zu Abel Benoit. Es hat keinen Zweck. Mit einer energischen Kopfbewegung warf sie ihre schwarze Haarpracht zurück. Die Ohrringe klirrten gegeneinander. Da stieg mir eine Wolke des billigen Parfums in die Nase. Er ist tot. Ah. Also war es doch kein April-Scherz. Wie meinen Sie das? Nur so. Weiter. Das ist alles. Nein. Entweder haben Sie schon zu viel gesagt oder nicht genug. Wann ist er gestorben? Heute Morgen. Er wollte Sie sehen, aber dazu ist es jetzt ja zu spät. Vielleicht habe ich seinen Brief zu spät zur Post gebracht. Ich habe doch sowas gerochen. Waren Sie mit ihm verwandt? Er war ein alter Freund von mir. Sowas wie ein Adoptivvater. Was wollte er von mir? Weiß ich nicht. Aber er hat Ihnen von mir erzählt. Ja? Was? Sie wären Flick. Ein Privatflick. Aber anders als die anderen, ganz in Ordnung. Ich könnte Ihnen vertrauen. Und? Vertrauen Sie mir? Weiß ich nicht. Viel wissen Sie wirklich nicht. Nur, dass er tot ist. Ja, jedenfalls behaupten Sie das. Glauben Sie mir nicht. Hören Sie, meine Liebe, haben Sie auch einen Namen? Belita. Belita Morales. Also, meine liebe Belita, ich glaube im Allgemeinen nur das, was ich sehe. Sie erzählen mir, er sei nicht mehr und ich gehe wieder nach Hause. Leider gehe ich nie so schnell nach Hause. Ich bin hartnäckig. Ich weiß. Ah. Endlich wissen Sie mal was. Ja. Das hat er mir nämlich auch erzählt. Ich gehe in die Salpêtrière und Sie kommen mit. Nein. Und wenn ich Sie mir unter den Arm klemme? Das würde ich Ihnen nicht raten. Na schon gut. Dann gehe ich eben allein. Wird sie schon wiederfinden. Das wird nicht schwer sein. Ich warte auf Sie. Sieh mal einer an, Genosse Birmar. Herzlich willkommen, Genosse Birmar. Zum Glück bin ich Herrn Flick, sonst würde ich Sie bei Ihren Vorgesetzten verpfeifen. Was soll denn dieses Vokabular? Sind Sie beim Kommunisten? Diese Frage wollte ich Ihnen stellen. Dieser Staatsbürger in ziviler Uniform war niemand anderes als Inspektor Fabre. Einer der Leute meines Freundes Florimond Farou, Chef der Kripo-Zentrale. Ich bin kein Kommunist. Aber Sie waren Anarchist? Vielleicht sind Sie es immer noch. Für mich ist das alles eins. Schon lange her, seit ich die letzte Bombe geworfen habe. Verdammte Anarchie. Na, jetzt reicht's aber, Mr. McCarthy. Schon mal was von Georges Clemenceau gehört? Dem Tiger? Genau dem. Dem ersten Flick der Nation, wie er sich selbst getauft hat. Wer mit 16 kein Anarchist war, ist ein Dummkopf. Das hat er gesagt, der Tiger? Jawohl, mein Lieber. Aber sollte er nicht hinzugefügt haben, aber auch der ist einer, der mit 40 immer noch einer ist? Oder so ähnlich? Stimmt. So was Ähnliches soll er auch gesagt haben. Hören wir auf mit dem Quatsch. Sie wollten zu Abel Benoit. Und Sie haben direkt auf mich gewartet. Genau. An sich ist der Fall klar, ein Überfall, bei dem das Opfer dann glauben musste. Aber dass Sie das Opfer kannten, fanden wir ganz lustig. Kommissar Farou und ich. Es wird sogar noch lustiger. Ich kannte diesen Abel Benoit überhaupt nicht. Warum haben Sie dann nach ihm gefragt? Kommen Sie, schauen wir uns die Leiche an. Na, Monsieur Birmar? Falls ich ihn kannte, hatte er bestimmt weniger Haare auf der Oberlippe, dafür mehr auf dem Schädel. Vielleicht hat er auch gelacht. Ja, soll vorkommen. Im Augenblick sieht er ziemlich wütend aus. Vielleicht ist ihm zu kalt. Sagen Sie, hatte dieser Abel Benoit noch andere Namen? Le Nantais. Le Nantais, der aus Nantes. Kein Spitzname. Le Nantais, ein Wort. Abel. Großer Gott. Abel Le Nantais. Natürlich kannte ich ihn. Wann und wo? Vor 30 Jahren in der Rue Tolbiac, Heim für Vegetarier. Falsch. Wieso falsch? Vegetarier. Was lernt ihr eigentlich auf der Polizeischule? Vegetarier. Vegetarier essen kein Fleisch, dafür aber Eier und Milchprodukte. Vegetarier dagegen essen oder aßen ausschließlich pflanzliche Kost. Einer behauptete sogar, man müsse Gras fressen, direkt von der Wiese auf allen Vieren. Und Le Nantais? War das auch so ein Bekloppter? Ein bisschen. Ich erinnerte mich an eine Szene im Vegetalierheim. Es war kurz vor Weihnachten. Der Genosse Garon kam in den Schlafsaal, schnüffelte, sah einen anderen Genossen seine Pfeife rauchen, ging auf ihn zu, nahm ihm die Pfeife aus dem Mund und schmiss sie gegen die Wand, dass sie zerbrach. Genosse Garon, das war ein autoritärer Akt eines Anarchisten unwürdig. Willst du uns vielleicht eines Tages auch noch zwingen, auf allen Vieren Gras zu fressen? Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst erzählen, wie schädlich Tabak ist. Aber du musst die Sklaven solcher Bedürfnisse durch Argumente überzeugen, nicht durch autoritäres Verhalten. Ich nenne das verrückt. Aber das wundert mich nicht. Sie kennen sowieso nur Verrückte. Na. Ganz so hart wollen wir das doch nicht ausdrücken. Sieh an, Kommissar Farou bemüht sich persönlich. Wann haben Sie Le Nantais zum letzten Mal gesehen? Vor 30 Jahren. Reicht das? Und jetzt erzählen Sie mir mal, was hier eigentlich gespielt wird. Gehen wir in ein Bistro? Okay. Brauchst du sowieso einen Schluck in die Gefühle. Eine seltsame Art, das Andenken Ihres Freundes in Ehren zu halten, Gourmand, wo er doch nur Wasser trank. Er war tolerant. Was trinken Sie? Whisky. Und wenn Sie mir schon einen ausgeben, dann wollen Sie mir bestimmt sagen, was Sie schon alles wissen. Also raus damit. Zum Beispiel, wo wohnt er? Passage der Sautefort. Gleich um die Ecke von der Rue de Tolbiac in einem Schuppen. Und? Was machte er so? Er handelte mit Lumpen und kümmerte sich um eine schöne Zigeunerin, die im Nebenhaus wohnt. Im Übrigen hatte er eine Menge Zeitungsausschnitte gesammelt. Das ist nichts Besonderes, machen viele. Aber nur Berichte über Kriminalfälle, in die ein gewisser Nestor Burma verwickelt war. Meistens geschrieben von einem Journalisten mit eindeutigem Ruf. Damit konnte nur mein trinkfreudiger Journalistenfreund gemeint sein. Dessen Geschmacksnerven waren zwar vom Saufen lädiert, aber sein Zinken roch die heißen Fälle schon von Weitem. Herr Kommissar, Sie entschuldigen hier einen Augenblick. Redaktion Crépuscule. Nestor Burma, geben Sie mir Marco W. Hallo? Burma, wieder mal mit einer kleinen Bitte. Sieh doch bitte mal nach, was in den letzten Tagen über das 13. Arrondissement zusammengeschmiert worden ist. Zwischen den Dreizeilern, da muss irgendwas über einen Lumpensammler namens Abel Benoit stehen. Richtiger Name, Le Nantais. Ja, recherchiere mal ein bisschen und fabriziere einen Artikel über 30 Zeilen und pass auf, dass er auch gedruckt wird. Ist das der Anfang von was? Schon das Ende. Er ist tot. Ich habe ihn gekannt vor einer Ewigkeit. Und jetzt sorgst du posthum für Publicität? Der hat bestimmt keinen Wert drauf gelegt, in der Zeitung zu stehen. Ein ganz bescheidener. Also missachtest du seinen letzten Willen? Kann schon sein. Ich schickte die Schnipsel von Le Nantais Brief mit der Wasserspülung auf große Fahrt, genehmigte mir noch ein Glas an der Theke und machte mich auf zur Passage des Sautefort, um dieser süßen Belita einen Besuch abzustatten. Hier sah es noch aus wie unterm Ancien Regime. Links und rechts nichts als beschissene Baracken. Höchstens mal eine Etage drauf. Hey! Hey, wo finde ich den Schuppen von Abel Benoit? Am Ende vom Hof, links! Und dahinter schimmerte Licht durch die Haustür. Sie war nicht abgeschlossen und schon war ich drin. Im Hausflur und mitten in einem Mordsgestank von verwesenden Chrysanthemen. Eine Stiege führte ins obere Stockwerk. Wer hält denn ihr kleine Mädchen um die Zeit? Ein furchtbares Weib drehte sich um. Der Kopf saß direkt auf einer mottenzerfressenen Pelzjacke. Eine Peitsche in der Hand. Hallo, Belita. Belita, Belita? Ah, der fickt dich also, hä? Mit irgendeinem musst du ja ficken, du Hure, du! Ich schlafe immer allein. Ach, antworte! Isabelita! Scheißhure! Und du, du, du Hure! Halt deine Schnauze! Oder was das große schwarze Loch da ist? Pack deine Titten ein! Und dann verpiss dich! So, das wär's. Danke. Schon gut. Übrigens, Sie haben nicht auf mich gewartet heute Nachmittag. Hab die Flicks gesehen. Dachte ich mir. Aber erstmal müssen wir das behandeln. Ich zeigte auf ihre Brust und sah mir die Striemen näher an, die Alte ihr mit der Peitsche beigebracht hatte. Eindrucksvoll. Das sieht nicht gut aus. Ich kümmere mich drum. Ja, legen Sie sich hin. Ich nahm das erstbeste Handtuch und machte ihr eine Kompresse. Das war nicht so schlimm, wie ich ursprünglich angenommen hatte. Ich stopfte meine Pfeife, mir war kurz elend. Dazu der Gestank von unten. Kurz entschlossen ging ich runter, schnappte mir die Kisten mit Chrysanthemen und warf alles auf den Hof. So. Das wär's, sagte ich schon zum zweiten Mal. Nun erzählen Sie mal von vorn. Und keine Märchen. Hm? Also gut. Das ist seine Brieftasche. Abel hat ausgesagt, er sei von Arabern überfallen worden. Aber das ist nicht wahr. Ich sollte die Brieftasche verstecken, damit es so aussah, als hätte man ihn ausgeraubt. Also was Ähnliches habe ich schon die ganze Zeit gedacht. Ist noch alles drin? Wofür halten Sie mich? Es waren 30.000 Francs drin. Aber sonst nichts, was mich weiterbrachte. Belita wollte das Geld nicht und da steckte ich es erstmal ein. Wer war die alte Hexe? Dolores. Vorhin, bevor sie kam, hat sie mir erzählt, dass Abel ein Abkommen mit ihr hatte. Abel hatte ein Abkommen mit ihr? Er hat mich gekauft. Gekauft? Ja. Und warum kauft ein Lumpensammler eine junge Zigeunerin? Meine Eltern sind tot. Mit der Sippe kam ich vor 4 Jahren nach Ivry. Dort lernten wir Abel kennen. Dolores hasste mich. Er riet mir, wegzugehen. Aber ich konnte nicht. Als es noch schlimmer wurde, ging ich zu ihm. Er brachte mir Lesen und Schreiben bei. Sorgte für mich. Und wieso gekauft? Er zahlte, damit sie mich in Ruhe ließen. Ach, jeden Tag verliere ich eine Illusion. Ich dachte, die Zigeuner hätten mehr Charakter. Nur eins hätten sie niemals geduldet. Was? Wenn er mit mir geschlafen hätte. Und? Er hat mich nie angerührt. Und das wussten sie. Manche Dinge spüren wir instinktiv. Wir? In gewisser Hinsicht gehöre ich noch zu ihnen. Ja, das hat sich die liebe Dolores heute Abend auch gesagt. Sie wollte sie zurückholen, stimmt's? Ja. Also nochmal zu Abel Benoit. Er kam schwer verletzt hier an und dann? Erst sträubte er sich gegen das Krankenhaus. Meinetwegen hat er nachgegeben. Dann in die Salpêtrière, hat er gesagt. Du lieferst mich einfach dort ab, ohne Erklärung. Mein Privatleben geht niemandem was an. Er hat ihn die Salpêtrière genannt. Ja. Warum? Er kannte dort einen Arzt, glaube ich. Aha. Werden Sie ihn rächen? Der Scheißkerl, der ihn umgebracht hat, soll mit seinem Blut bezahlen. Was ich noch vergessen habe, wo ist er eigentlich überfallen worden? Hat er Ihnen das erzählt? Er hat was von der Rue Watt gesagt. Die Straße, die unter der Bahn durchführt. Von der Rue Cantagrel zum Quai de la Gare. Watt? Ein vielversprechender Name, um Licht ins Dunkel zu bringen. Hoffentlich blieb es nicht bei Versprechungen. In den folgenden Stunden versuchte ich, so viel wie möglich aus ihr rauszuholen. Le Nantais, Gewohnheiten, Freunde, Geschäftsfreunde. Nichts Brauchbares. Aber Le Nantais Geschichte war auch meine. Zum Teil jedenfalls. Und ich erzählte Belita von einem zornigen jungen Mann, Nestor Burumat mit Namen, der hier in der Gegend rumgelatscht war. Ein Scheißviertel ist das hier, Belita. Miese Gegend. Hier bin ich kaputt gemacht worden. Hat sich zwar ziemlich viel verändert seit meiner Zeit, aber da ist immer noch dasselbe Klima. Hau ab, Belita, hau ab. Verscheue deine Blumen, wo du willst, aber verschwinde aus dieser Gegend. Es stinkt hier. Nach Elend, nach Unglück. Der ganzen Scheiße. Jetzt hast du mich geduzt. Schlimm? Bei Anarchisten duzt man sich schnell. Ich find's gut. Erzähl mir mehr aus dem Vegetalierheim. Warum hast du diese Zeit? Weil nicht alle waren wie Le Nantais. Die meisten waren große Ärsche. Lacor, der fing immer Streit mit mir an. Ich verkaufte damals Zeitungen, um ihm ein bisschen Fressen zu kaufen. Koch. Und ich sag, friss doch, wenn du so großen Hunger hast, verdammt. Nennt sich Anarchist und verkauft bürgerliche Zeitungen. Der Anarchist mit der Eisbombe. Jetzt reicht's aber, Lacroix. Was soll er denn machen? Bist du vielleicht ein besserer Anarchist? Allerdings. Ich möchte wissen, ob du überhaupt weißt, was das ist. Bei uns kann jeder kommen und gehen, wie er will. Wir fragen nicht danach, was er ist. Hätte noch gefehlt. Trotzdem, ein Anarchist ist was anderes. Jedenfalls verhält sich ein Anarchist nicht so passiv. Er resigniert nicht wie das Bürschchen da. Er lässt sich nicht dazu herab, diesen bürgerlichen Schund zu verkaufen. Er wehrt sich, schlägt sich durch, klaut. Leeres Geschwätz. Jeder kann sein Leben leben, wie er es für richtig hält, solange er die Freiheit des anderen nicht einschränkt. Der da verkauft sein Käseblättchen, du simulierst Arbeitsunfälle und hast Schiss vor der Kontrolluntersuchung bei der Sozialversicherung. Solange du noch keinen Geldboten überfallen hast, musst du die Schnauze halten. Und du? Hast du vielleicht einen Geldboten überfallen? Ich habe mir 2 Jahre Bau eingefangen für Falschmünzerei. Bin ich stolz drauf. Aber das ist meiner Meinung nach was anderes als vorgetäuschte Unfälle. Dabei wird's nicht bleiben. Eines Tages passiert was. Dann werden wir sehen, wozu ich eigentlich fähig bin. Ich kann auch Geldboten zusammenschlagen. Warum sollte Lacroix einen Geldboten überfallen? Wir diskutierten damals die sogenannte illegale Aktion. Und die Frage war, sollten wir dem Kapital durch individuelle Wiederaneignung oder gewalttätige Enteignung, wie das damals hieß, einen Schlag versetzen? Wie alt warst du da? 17. Warum wurde von dir nicht dasselbe verlangt wie von Lacroix? Ich hatte zwar nichts zu beißen, schlief im Vegetalierheim, aber als kühner Spieler des Lebens, wie die Aktionisten genannt wurden, war ich wohl nicht vorgesehen. Abel mochte dich wohl besonders. Wir sind offensichtlich beide Abels Lieblinge gewesen. Und jetzt beschützt du mich vor Dolores. Das ist doch kein Zufall. Ich sollte wohl mal gehen. Bleib. Komm zu mir. Halt mich ganz fest. Der Nebel hatte sich verzogen. Eine gelbe Sonne kitzelte die kahlen Akazien in der Rue de Tolbiac. Passanten eilten an mir vorbei. Ein ganz normales Viertel mit seinen Geschäften, seiner Zeitungsverkäuferin an der Ecke. Ich kaufte die 5-Uhr-Ausgabe des Crepuscule und ging ins nächste Bistro. Marc Covey hatte einen ziemlich langen Artikel über Lelontés Tod hingeschmiert. Jetzt musste ich nur noch warten, dass jemand diesen Artikel las und reagierte. Aber wer und wie? Ich kaufte Croissants und Milch und ging in die Passage des Hautes zurück. Belita stand im Hof und stopfte die verfaulten Chrysanthemen in den Mülleimer. Ihr Morgenmantel gähnte, was das Zeug hielt. Frierst du nicht? Nein. Ich auch nicht. Was ist? Pass auf hinter dir, Salvador. Los, mitkommen. Wer? Ich? Die da. Ja, scheiße, du haust jetzt ganz schnell wieder ab. Vor dir? Ich bin nicht allein. Hurensohn. Mit Blei in der Birne kannst du nicht mehr hinter deinen Cousinen herrennen. Der Kerl machte ein dämliches Gesicht und trat den Rückzug an. Ich hau ja schon ab. Das ging ziemlich glatt. Aber irgendwas würde noch kommen. Und es kam. So, du Großmal. Zeig mal, ob du immer noch der tolle Beschützer bist. Plötzlich war er auch zu zweit. Mit einem Messer in der Hand, das gefährlich in der Nähe meiner Nase blitzte. Kein Scheiß, Junge. Du machst dich unglücklich. Aber du bist da nicht mehr dabei. Du wirst gleich mitgenommen von den beiden hinter dir. Der Kleine fiel auf diesen Uraltrick herein und drehte sich um. Das Messer fiel auf das holprige Pflaster. Mit dem Fuß schoss sie es weit weg unter die Tür von Lenontés Schuppen. Fühl dich nicht so sicher! Er wird uns wiedersehen. Salvador wusste jetzt, dass ich mit ihr schlief. Also nichts wie weg aus dieser ungesunden Gegend. Agentur Viertlüx? Helene, hier Würmer. Gibt's was Neues? Nein, Chef. Hier herrscht himmlische Ruhe. Und mein Freund Florimond Farou? Nichts, Chef. Übrigens, in meiner Wohnung ist vorübergehend ein Klient untergebracht. Nach Ihren leuchtenden Augen zu urteilen, handelt es sich wohl eher um eine Klientin. Ihre Eifersucht ist bezaubernd. Schöne Helene. Der Tag begann vielversprechend. Keine Spur, kein Hinweis. Mit Belita klapperte ich alle Lumpensammlerkollegen von Le Nantais ab. Nichts. In der Brasserie Rosé nahmen wir einen kleinen Imbiss. Ich lud Belita ins Kino ein. Ein Kriminalfilm, vielleicht fiel mir dabei was Intelligentes ein. Wieder nichts. Wir schlichen durch den verbummelten Tag. Der Einzige, der uns weiterhelfen kann, ist der Arzt in der Salpêtrière. Aber wie finde ich den unter 1000 Ärzten? Madre de Dios, der Arzt. Was ist mit dem Arzt? Der ihn mal zu Hause behandelt hat. Ist schon ziemlich lange her, fast 2 Jahre. Vielleicht ist er das. Das ist er bestimmt. Wie heißt er? Das weiß ich nicht mehr. Aber er hat ein Rezept ausgeschrieben. Ich bin damals selbst zur Apotheke gegangen. Also wieder zurück in die Passage des Hautes. Wenn er das Rezept aufbewahrt hat, werde ich es finden. Die Flicks haben sich bestimmt nicht für Rezepte interessiert. Le Nantais wohnte über seinem Schuppen. Oben sah es genauso aus wie unten. Lumpensammler und dazu noch Anarchist. Da blieb die Ordnung auf der Strecke. Offensichtlich hatte aber auch der Arm des Gesetzes geholfen, dieses Chaos anzurichten. Die Bücher waren einfach aus dem Regal gerissen und im Staub lagen ein paar seltene Nummern von Emile Pogés Père Renard und Sodaxas Blatt neben Standardwerken wie Wegweiser für einen anarchistischen Individualisten von Ehrmann, über eine Moral ohne Zwang von Goyen und Jules der Glückliche von Georges Vidal. Tote Buchstaben und tote Gedanken, die nur noch Sammlerherzen höher schlagen lassen, mich kotzten sie an. Ich ging wieder runter und schaute mich nochmal im Lager um. In einer Ecke, in die kaum Licht fiel, lag ein seltsamer Lumpenhaufen. Einer mit Hosen und Regenmantel. Schon wieder ein Toter. Reg dich nicht auf. Du kennst Nestor Bürmer erst seit 24 Stunden. Was Besseres kann mir gar nicht passieren. Ja. Jetzt nimm dich zusammen und zieh dir die Leiche an. Kennst du den? Nie gesehen. Papiere hatte der Kerl auch nicht dabei. Dafür aber ein Messer im Rücken. Salvador ist gut im Messerwerfen, ne? Oh ja. Hat gut getroffen. Wer konnte dieses Opfer sein? Neben ihm lag die heutige Ausgabe des Crépuscule mit Marc Covets Artikel über Le Nantais aufgeschlagen. Mich traf also eine gewisse Mitschuld. Irgendjemand hatte den Artikel gelesen und reagiert. Was machen wir jetzt? Die Flicks müssen wir nicht unbedingt hier finden, aber ich möchte wissen, wer er ist. Und das können die besser rauskriegen. Ich werde ihn irgendwo hinlegen, wo er nicht zu lange vor sich hin schimmert. Ist Le Nantais alte Kiste noch zu gebrauchen? Sicher. Hoffentlich hält der Nebel noch ein Weilchen. Wir hieften die Leiche auf Le Nantais alten Ford-Transporter, fuhren durch die Rue Nationale und bogen dann links in die Rue de Tolbiac ein. Zur Seine hin wurde der Nebel immer dichter, drang sogar durch unsere Kleider. Meine Finger waren blau gefroren, krampften sich ums Lenkrad, ohne dass ich es wollte. Ab und zu spürte ich Belitas Schenkel. Wir fuhren wie durch dreckige Watte. Und de Tolbiac? Aha. Hier runter sind die Gleise vom Gardos de Litz. Sei vorsichtig! Scheißkerl, blödes Arschloch! War wohl völlig besoffen. Ich warf den Wagen wieder an. Bald waren wir am Seenufer. Überall lag Alteisen. Der Unbekannte würde sich auf diesem Schrotthaufen wie zu Hause fühlen. Hatte sich ja bei Lunante schon dafür interessiert. Ich hielt an, stieg aus und lief nach hinten. Wir haben ihn verloren. Wir haben ihn verloren. Dem hat's bei uns nicht gefallen. Oder ist bei Anhalter gefahren. Oh, Scheiße. Ich dachte, Tote schlafen fest. Wir fuhren denselben Weg zurück. Mitten auf dem Pont de Tolbiac, im dicken Nebel kaum zu erkennen, beugten sich zwei Schatten mit Pelerine über ein längliches Paket. Ich glaube, ich habe mir einen Schluck verdient. Du auch? Ich habe Angst, Cherie. Ach was, mon amour. Mon amour. Aber vielleicht kann ich dir doch noch helfen, Abels Mörder zu finden. Wir müssen noch zur Heilsarmee. Mit denen machte Abel auch Geschäfte. Ja, ja. Die Soldaten Gottes haben ihn abgeboxt. Der nächste Morgen fing beunruhigend erfolgreich an. Unsere verlorene Leiche war identifiziert. Die Zeitungen machten die Geschichte groß auf. Bis zu seinem Tod brachte der Pont de Tolbiac Inspektor Ballin nur Unglück. Norbert Ballin war vor 20 Jahren damit beauftragt, das Verschwinden des Geldboten Daniel aufzuklären, dessen Spuren sich auf dem Pont de Tolbiac verloren hatten. Ballin gelang es nie, das Rätsel aufzuklären. Er wurde darüber schwermütig, wurde frühzeitig pensioniert und suchte sein restliches Leben lang die Lösung. Man konnte ihn häufig in der Nähe der Rue du Chevalerie oder an den Quais herumirren sehen. Dieser harmlose, friedliche Wahn muss ihm wohl zum Verhängnis geworden sein. Wie seine früheren Kunden kehrte er an den Ort seines Verbrechens, seines Falles, seines Geheimnisses zurück. Dort fiel er seinen Mördern in die Hände. Was bedeutet das? Eins steht jedenfalls fest, in Salvador war es nicht. Und noch ein Erfolg. Hélène hatte Le Nantais Arzt ausfindig gemacht. Weiß der Teufel wie. Und sie hatte sogar schon mit ihm geredet. Ein gewisser Dr. Couderat. Kennen Sie ihn? Nein, nie gehört. Aber er kennt Sie. Und woher wissen Sie das, Sie Engel? Er meinte, falls es sich um Abel Benoit handeln würde, sollten Sie sich besser an Monsieur Bourineau wenden. Er sei bereits unterrichtet und erwarte Sie. Ja, danke, Hélène. Können Sie sich das erklären? Vielleicht lesen auch Ärzte manchmal Zeitung. Ich möchte zu Monsieur Bourineau. Wir haben Glück. Eine Minute später und ich hätte Sie nicht mehr reingelassen. Warum? Eine Wette? Hören Sie die Säge, Monsieur? Jetzt nicht mehr. Eben. Die Stunde X. Streik. Ich ging hoch ins Büro. Ein Mann von rund 50 Jahren stand am Fenster und sah durch die Musselingardine auf den Fabrikhof. Gut gekleidet, fett, breite Schultern. Charles Bourineau drehte sich zu mir um, musterte mich und meine Zeitungen, die ich unterm Arm festgeklemmt hatte. Nestor Beaumont, altes Haus, was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Ich muss wohl ziemlich blöd geguckt haben. In der Tat war ich auf eine solche Begrüßung nicht gefasst. Na, dämmerst dir langsam? Wer hätte das gedacht, ne? Detektiv. Naja, mein Name sagt dir wohl nichts, was? Ja, damals nannte ich mich nicht Bourineau. Ach du Scheiße. Im Club der Aufständischen, Boulevard Auguste Blanqui, Thema, wer ist schuldig, die Gesellschaft oder der Verbrecher? Bernie? Camille Bernie, stimmt's? Komm nicht so laut, nicht so laut. Camille Bernie ist tot und begraben. War übrigens mein Name bei den Anarchisten. Mein richtiger Name ist Claude Bourineau. Raffiniert. Ja, und dein Name steht öfter mal in den Zeitungen, ne? Monsieur Flick. Privatflick, das ist ein Unterschied. Ja, kleiner. Also, um was geht's? Ich schätze, dass dich in allernächster Zeit jemand belästigen wird. Aha. Verstehe ich nicht. Ich erzählte ihm von Lenantés Brief. Und von meiner Überzeugung, dass ich jetzt die Freunde oder zumindest einen der Freunde gefunden hatte, denen ich nach Meinung des Alt- und Ex-Genossen Lenanté hätte helfen sollen. Irgendein Schwein bringt Lenanté um, hat eine Sauerei vor mit Freunden von Lenanté. Du sollst diese gemeinsamen Freunde davor bewahren. Mhm. Ja, gut, gut. Aber wieso hast du sofort an mich gedacht? Na, zum Beispiel, weil ihr euch immer noch gesehen habt. Weil du ihm geholfen hast, weil du seinen Arzt bezahlt hast. Ja, weil ich ihn manchmal beneidet habe. Jawohl. Ach, ich weiß, alle reichen Säcke erzählen dieses Märchen, aber ich meine das anders. Er hatte sowas, weißt du, sowas Unverdorbenes an sich. Das tut richtig gut und, ja, deshalb habe ich ihm den Arzt bezahlt. Und der Arzt hatte sich nicht gewundert? Ach gut, er war jetzt ein Freund von mir. Er hat gedacht, ich wäre besonders barmherzig, wenn ich einem Lumpensammler helfe. Es war keine Barmherzigkeit. Nee, sondern Erinnerung an die Vergangenheit. Egal, was aus uns noch wird, so ganz löst man sich nie davon. Na ja, die Vergangenheit, ja, und die Jugend. Naja, die Vergangenheit ist vergangen. Verdammt nochmal, meine Vergangenheit ist mir scheißegal. Verstehst du? Scheiße. Hast du die Zeitung gelesen? Da ist... Ja. Der Mann sah mich an und blieb wie angewurzelt stehen. Eckiges Kinn, elegant gekleidet. Brille mit Goldrand, dunkle Augen, gehetzter Blick. Er schien krank, blass in den Knien. Hey, Bürmer, kennst du die Lund nicht mehr? Ja, ich hab den nur unter Jean gekannt. Ich glaube, jetzt würde ich langsam sämtliche Vegetarier wieder erkennen. Bürmer, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Also ich hätte dich kaum wiedererkannt. Naja, du warst ja damals noch so ein ganz kleiner Scheißer. Richtig, ein Scheißer. Unser Älteren gebührt Respekt, mein Lieber. Du, um ein Haar hätte man mir nicht aufgemacht. Die streiken also tatsächlich? Ja, scheint so die Zeit zu sein. Aber was hast du? Bist du krank? Du siehst ja... Ja, irgendetwas ist mir schlecht bekommen. Die Austern, glaube ich. Wir tranken Champagner, redeten über die alten Zeiten, über ehemalige Genossen aus dem Vegetarierheim. Ich ließ so richtig Dampf ab und schimpfte auf den grasfressenden Barbapou und das Arschloch von Lacan. Delonde wurde immer blasser. Was ist denn mit dir los? Major hat Vorurteile, anarchistische Vorurteile. Ja, sich weiterentwickeln, na gut, sich ändern auch gut. Auch ruhig sein Mäntelchen nach dem Wind hängen, Herrgott, was ist denn daran Schlimmes? Aber Jean meint eben, das mit Lacan, das war ein starkes Stück. Ja, es war denn. Hat er den Geldboten überfallen? Nein, besser. Oder schlechter. Wir haben es aus der Zeitung erfahren. Er hat vor etwa 20 Jahren seine Freundin umgebracht, weil sie ihn betrogen hat. Hier, betrogen. Apropos vor 20 Jahren und Geldbote. Vielleicht erzählt ihr mir mal was über das Geheimnis des Pont de Tolbiac. Ihr habt doch den Geldboten der Kühlfirma um die Ecke gebracht, stimmt's? Du, jetzt reicht's aber, Bürger. Ich zitiere aus der Zeitung von heute. Auch die Polizeispitzel des Milieus waren für Inspektor Ballin keine Hilfe. Entweder Einzelgänger oder Anarchisten, schätze ich. Anarchisten waren keine typischen Gangster, sie konnten warten nach einem Coup. Die waren auch keine Verräter. Intelligente Verbrecher. Intelligente Verbrecher, wenn ich das schon höre. Das hast du damals selbst gepredigt, im Vegetarierheim. Weiter, ich will euch sagen, wie ihr es gemacht habt. Lenanté und ihr zwei bequatscht den Angestellten der Kühlfirma, das Geld, das er mit sich rumschleppt, unter euch aufzuteilen. Hm? Der Geldbote soll zwar untertauchen, taucht aber nach einer Zeit wieder auf, als ihr das Geld schon unter euch beiden verschachert habt. Ach. Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen. Aha. Das ist aber schade. Ich will euch was sagen, ihr seid Charakterschweine. Im Gegensatz zu Albert Lonté. Er hat euch vertraut und mir auch, denn ich sollte euch warnen. Verdammt nochmal, ich will euch nicht die Leviten lesen. Ist mir scheißegal, was ihr gemacht habt. Aber eins sage ich euch. Ich werde Alberts Mörder finden, auch wenn ihr mir nicht helft. Wir können dir leider nicht helfen. Ja. Weil wir nämlich nichts damit zu tun haben. Glaubst du wenigstens selbst an deine Geschichte? Nicht unbedingt. Es ist nur so eine Art Diskussionsgrundlage. Dann ist die Diskussion wohl beendet. Ein paar Minuten später saß ich in einem Bistro an der Avenue des Gobelins und sprühte mir den Champagnergeschmack aus dem Mund. Dann rief ich in meiner Wohnung an. Es hob niemand ab. Verdammt. Le Nanté, der Pont de Tolbiac, dieser Anarchos, war mir scheißegal. Ich musste mich verwählt haben. Aber es nahm immer noch niemand ab. Ich rannte aus dem Bistro und nahm mir ein Taxi. Benita! Benita! Auf dem Bett lag ein Zettel. Es ist besser, wenn ich gehe. Es ist besser, wenn ich gehe. Salvador hat bewiesen, wozu er fähig ist. Wenn ich bei dir bleibe, wird er dich töten. Ich will nicht, dass er dich tötet. Ich lief durch die Stadt auf der Suche nach Belita und ein bisschen Ruhe in meiner Brust. Ich ging über den Pont National, über die breite Steintreppe vom Quai d'Evry zum Boulevard Massena bis zur Ringstation, stand plötzlich wieder auf der Kreuzung Cantagrel-Watt-Chevalerie. Die Gebäude der Heilsarmee erinnerten mich wieder an Belita. Hatte sie nicht von Le Nantais Geschäftsbeziehungen mit der Heilsarmee gesprochen? Dieses Viertel geht aber aufs Gemüt, so oder so. Und ich rief meinen Freund Marc Covey an, um mich in Gesellschaft zu besaufen. Nestor Bürmer hat Kummer. Schlimm? Ja, sieht so aus. Ich meine, wie es gesehen. Komm, spuck's aus. Worum geht's? Eine Frau? Auch. Und vor allem. Ich habe das Gefühl, dass ich nah dran bin, aber keine Idee, was. Ich brauche sie doppelt, einmal so und als Muse. Wie verstehe ich denn das? Belita hat was gesagt von Le Nanté und der Heilsarmee. Jetzt ist sie weg. Ich finde sie nicht und weiß sowieso nicht weiter. Ich muss doch mit der Heilsarmee. Vielleicht gerade der einen alten Anarchisten, der nach Knast oder Banjo bei Ihnen untergeschlüpft ist. Das machen solche Kerle öfter, wenn sie rauskommen. Du bleib sitzen und sauf ein auf meine Kosten. Ja, mach ich. Gott ist mit dir. Mag schon sein, aber ich bin Schriftsteller und bereite ein Buch vor über Banjo-Sträflinge, die wieder Fuß gefasst haben nach ihrer Entlassung. Und da ich weiß, dass die Heilsarmee sich derer annimmt, ist meine Frage, ob Sie mir nicht Gesprächspartner aus Ihren Reihen empfehlen könnten, falls Sie überhaupt solche kennen. Ja, nun, einige niedere Ränge haben schwere Stunden durchgemacht, vorsichtig ausgedrückt. Aber Sie haben Glück. Vor kurzem ist einer aus der Provinz hergekommen. Er wird sich bestimmt mit Vergnügen für Ihre Dokumentation zur Verfügung stellen. Yves Lacour ist sehr hilfsbereit. Yves Lacour. Yves Lacour. Im Archiv des Crépuscule las ich den Fall des verschwundenen Geldboten nach. Das Geheimnis des Pont de Tolbiac, So bliesen die Journalisten den Fall damals auf. Dann machte ich mich nochmal auf zur Heilsarmee. Lacour war da gewesen, aber mit einem Besucher wieder weggegangen, sagte mir das Engelsgesicht von vorhin. Ich lief wieder durch die lausigen Straßen des verlotterten Viertels. Ein Wind blies durch die skelettartigen Bäume im Vorgarten der Entbindungsklinik. Nicht gerade angenehm, bei dieser düsteren Musik niederzukommen. Was suchte ich eigentlich? Belita. Belita, Cherie. Siehst du, wie du mir bei meiner Suche nach Lenontés Mörder behilflich bist? Jetzt habe ich ihn. Wieder ein Windstoß. Sowas wie ein kleines Rad kam auf mich zugerollt. Eine Uniforme zu der Heilsarmee. Halleluja. Ich ging zurück zum Engelsgesicht, plusterte mich nochmal auf und bekam prompt Lacours Sachen zu sehen. Unter anderem einen Umschlag mit der Aufschrift für den Bezirkskommissar. Kommissar, ich heiße Yves Lacour. Vor 20 Jahren habe ich mit zwei Komplizen, die ich von den Anarchisten kannte, Camille Bernier und Jean, genannte Aufständische, den Geldboten der Kühlbetriebe Monsieur Daniel in einen Hinterhalt gelockt. Wir haben ihn im Keller seines eigenen Hauses vergraben. Bernier und Jean haben mich hintergangen. Ich werde ihnen den Hals umdrehen. Oder sie mir. Im zweiten Fall werden Sie, Kommissar, diesen Brief lesen und dem Gesetz Genüge tun. P.S. Um Lenanté brauchen Sie sich nicht mehr zu kümmern. Ich habe ihn zufällig wieder getroffen. Er verkaufte alte Möbel und nannte sich Benoit. Ich wollte von ihm wissen, wo ich Bernier und Jean finden kann. Wir haben uns gestritten und ich habe ihn niedergestochen. Damit habe ich der Gesellschaft einen Dienst erwiesen. Denn er war ein Dogmatiker. Also sehr viel gefährlicher als gewisse andere. Ich faltete den Brief und wollte ihn in die Tasche stecken. Das bekommt die Polizei, Monsieur. Und dann stand ich auf der Straße. In der Rue Brunesseau. Ich wusste selber nicht, wie ich da hingekommen war. Was ich da wollte. Aber dann sprang ich über die Gartenmauer, ging die Kellertreppe hinunter, knackte das Vorhängeschloss und riss ein Streichholz an. Ob unter dem Boden tatsächlich eine Leiche lag, konnte ich nicht sagen. Darauf lag eine in Heilsarmee-Uniform. Erschossen. Lacour. Das war eine verdammt lange Dienstreise und jetzt will ich eine Story, aber fix. Also, hast du Lacour gefunden? Kannst du die hübsche Leiche anschauen? In einer dreckigen Baracke, Rue Brunesseau. Im Keller eingegraben liegt ein Geldbote seit 20 Jahren. Darauf ruht Lacour. Erschossen. Nettes Bild. Exklusiv für dich. Wer war's? Bourineau oder Delon? Oder beide? Ich dachte an Lenanté. Er hatte Lacour nicht verraten, wo er die beiden finden konnte. Hätte er es getan, würde er noch leben. Er war abgestochen worden. Für zwei abtrünnige Ex-Genossen, die ihn belogen und betrogen hatten. Und nun? Willst du immer noch den letzten Willen von Lenanté erfüllen? Willst du immer noch den Freunden helfen? Bourineau traf ich am Punkt Austerlitz. Reden wir. Komm nicht so nah am Wasser. Was willst du? Ist ja alles bloß deine Schuld. Was? Der Mord an Lacour? Du bist also Bescheid, du Schwein. So ungefähr. Und hat den Kopf verloren. Das finde ich überhaupt nicht. Immerhin hat er geahnt, wo man einen ehemaligen Banjo-Sträfling finden kann, wusste auch, wo sich Lenanté rumgetrieben hatte, wo er überfallen wurde. Wenn der noch einen Scheiße verzapfen will, dann kann er ziemlich intelligent sein. Und jetzt, Schluss mit dem Gequatsche. Wo sind die Flicks? Du hast sie doch mitgebracht. Nein, aber sie werden gleich hier sein. Lacour hat ein Testament hinterlassen, den er auspackt. Ich bin gekommen, um dir eine Chance zu geben, deine letzte. Verschwinde, für dich ist sowieso alles im Arsch. Lass dich auch nicht weit kommen. Die Flicks machten den Rest und schnappten sich die beiden wohlanständigen Stützen unserer Gesellschaft. Aber ich war noch nicht fertig mit dem 13. Arrondissement. Ich machte mich auf die Suche nach Belita. Und wieder ging ich durch die Straßen, die Belita und mich zusammen gesehen hatten. Und eines Nachmittags, als ich mich gerade wieder in der Nähe des Pont de Tolbiac rumtrieb, da sah ich sie. Sie kam direkt auf mich zu. Ja, das war ihr federnder Gang, der rote Rock, der gelbe Gürtel, die wiegenden Hüften, die ungebändigte schwarze Haarpracht, die stolze Brust. Sie lief auf mich zu, sank mir in die Arme, klammerte sich an mich. Ich küsste sie. Ihre Augen verloren ihren Glanz und mein Mund füllte sich mit einer warmen Flüssigkeit. Mit einer Hand streichelte ich ihr über den Rücken. Meine Finger berührten den Griff eines Messers, das bis zum Heft in ihrem Rücken steckte. Ich schaute über ihre Schultern weg. Mitten auf der Rue Ulistrella stand Salvador, die Hände in den Taschen seiner Lederjacke. Er lachte. Sie hörten Die Brücke im Nebel, Kriminalhörspiel von Klaus Schmitz, nach dem gleichnamigen Roman aus dem Zyklus Neue Geheimnisse von Paris von Leo Mallet, aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein. Die Personen und ihre Sprecher waren Nestor Bürma, Christian Brückner, Hélène, seine Sekretärin, Sabine Postel, Kommissar Florimond Farou, Dieter Eppler, Inspektor Fabre, Jürgen Andreas, Belita, Manuela Romberg, Marc Covey, Andreas Mannkopf, Boreno, Ex-Anarchist, Karl-Michael Vogler. Ferner Jochen Bartels, Manfred Böhm, Ernst Konarek, Wolfgang Reinsch, Margarete Salbach, Willi Schneider, Andreas Serda und Iris Werlin. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1989.